1. I. T. A. L. I. A. 2. F. R. A. N. C. I. A. 3. E. G. I. P. T. O. 4. R. U. S. I. A. 5. I. N. G. L. A. T. E. R. R. A. 6. M. A. R. R. U. E. C. O. S. 7. G. R. E. C. I. A. 8. H. O. L. A. N. D. A. 9. A. L. E. M. A. N. I. A. 10. Che. I. N. A.